Wenn es zu Ende geht, das Lied, dann wird mit mir geschehen, was mit allen anderen Wesen geschieht, wenn ihre Körper vergehen. So ist der Lauf der Dinge. Ich lebe, solange ich klinge, doch nicht lange mehr werd ich bestehen. Bald verweht mich der Wind, ich bin nur ein Lied der Klage, doch höre, die Zeit verrinnt, darum frage, frage, was willst du, dass ich dir sage? Ujulala, hilf mir, ich möchte verstehen, warum musst du bald verwehen und vergehen? Die kindliche Kaiserin sieht dahin und mit dir das phantasische Reich. Das Nichts wird verschlingen den Ort, wo ich bin, und bald schon ergeht es mir gleich. Wir werden verschwinden ins Nirgends und nie, als wären wir niemals gewesen. Es bedarf eines neuen Namens für sie, nur durch ihn kann sie wieder genesen. Sag, Ujulala, wer rettet ihr Leben? Wer kann einen neuen Namen ihr geben? Nicht du, noch ich, nicht Helfer, noch Djinn, von uns rettet keiner ihr Leben, und keiner erlöst uns alle vom Fluch. Wir sind nur Figuren in einem Buch, nur Träume und Bilder in einer Geschichte, und Neues erschaffen wir können es nicht. Noch jenseits Phantasiens gibt es ein Reich, das heißt die äußere Welt. Und die dort wohnen, ja, sie sind reich, um sie ist es anders bestellt. Sie haben die Gabe, Namen zu geben. Sie brachten zu allen Zeiten das Leben. Doch sie haben vergessen, wie wirklich wir sind. Sie glauben nicht mehr daran. Ach, käme ein einziges Menschenkind, dann wäre schon alles getan. Ach, wäre nur eines zu glauben bereit und hätte den Ruf nur vernommen. Für sie ist es nah, doch für uns ist es weit, zu weit, um zu ihnen zu kommen. Denn jenseits Phantasiens ist ihre Welt, und dorthin können wir nicht. Doch wirst du behalten, mein junger Held, was Ujulala da spricht. Ja, ja, sagte Atrio verwirrt. Er gab sich alle Mühe, seinem Gedächtnis einzuprägen, was er hörte, aber er wusste ja nicht, wozu, und deshalb begriff er nicht, wovon die Stimme redete. Er fühlte nur, dass es sehr, sehr wichtig war, doch der Singsang und die Anstrengung, alles in Reimen zu hören und zu sagen, machte ihn schläfrig. Halb schon schlummernd fragte Atrio: »Gehst du fort? An welchen Ort?« Jetzt war wieder dieses Schluchzen in der Stimme, die sich immer weiter entfernte, während sie sang. Das Nichts ist nah gekommen, und das Orakel schweigt. Nun wird kein Klang mehr vernommen, der auf und niedersteigt. Von allen, die zu mir kamen, in den Säulenwald aus Stein, und meine Stimme vernahmen, wirst du der Letzte sein. Vielleicht wird es dir gelingen, was keinem noch je gelang. Doch um es nun zu vollbringen, bewahre, was ich dir sang. Das war das Letzte, was Atrio vernahm.